Wenn die Schätzungen ägyptischer Behörden stimmen, könnten sich auf dem Boot bis zu 600 Flüchtlinge befunden haben. Zumeist vom afrikanischen Kontinent, so unter anderem aus Ägypten, sowie aus Syrien. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Gesundheitsministeriums soll es Bergungsteams gelungen sein, mindestens 155 Menschen zu retten. Das Boot war an der ägyptischen Küste nördlich der Stadt Kafr el-Sheikh in See gestochen und dann gekentert. Nach Angaben der staatlichen ägyptischen Nachrichtenagentur MENA habe es sich um die bislang größte einzelne Fluchtaktion gehandelt, bei der Menschen versuchten, von Ägypten aus übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Beobachter befürchten seit einiger Zeit, dass die Zahl jener Flüchtlinge ansteigen würde, die auf dem Seeweg nach Europa die sogenannte zentrale Mittelmeerroute nehmen. Sie beginnt in Nordafrika, meistens in Libyen. Die aktuellen Zahlen der Internationalen Organisation für Migration bestätigen diesen Trend allerdings nicht. Von Anfang des Jahres bis zum 18. September kamen etwa genauso viele Flüchtlinge auf dieser Route in Europa an wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Größer geworden ist die Zahl derer, die bei der Überfahrt ertrinken.